Zum Auftakt ein Stück aus dem Zyklus auf Texte von Giacomo Leopardi von Klaus Ospalt. Sopra un basso rilievo antico sepolcrale. Der Tubist Hans Nickel, zusammen mit dem WDR-Rundfunkchor Köln, dem Schlagquartett Köln und dem Experimentalstudio des Südwestrundfunks, die Leitung hat Rupert Hubert. Thank you. Thank you. Fränkische Komponisten im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war das Stück Sopra un basso rilievo antico sepolcrale von Klaus Ospald. Mit Hans Nickel Tuba, dem WDR-Rundfunkchor Köln, dem Schlagquartett Köln und dem Experimentalstudio des Südwestrundfunks unter Leitung von Rupert Hubert. Das Azazello-Quartett spielt jetzt das Streichquartett Nummer 8 von Viera Janacekova. Der Titel Entrückt. Thank you. Thank you. Thank you.

entrückt. Das Streichquartett Nummer 8 von Viera Janáčková in einer Einspielung mit dem Azazello-Quartett. Von Ondřej Homory jetzt hier im Concerto Bavarese die Hommage a Janáček für Flöte, Tenor, Tuba, 2 Trompeten, 3 Posaunen und Klavier. Wir hören das Ensemble Kontraste. Thank you. Thank you. Widmung, Flamme, die große Maschine, Sternenklang, Monochrom und Wolkensprache. Die Hommage a Janáček von András Homori mit dem Ensemble Kontraste. Without Drums and Trumpet haben Klaus Treuheit und Johannes Enders ihr nun folgendes Stück überschrieben, das sie in der Neustädter Kirche in Erlangen aufgenommen haben. Thank you.

Thank you. Thank you. Der Organist Klaus Treuheit und der Saxophonist Johannes Enders 2014 in der Neustädter Kirche in Erlangen mit ihrem Stück Without Drums and Trumpet.